Das Krähennest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Okay, Leute. Vor meinem nächsten ultralangen und facettenreichen Blogpost darüber, wie wir das mit dem BPT in die Reihe kriegen, muss ich nur mal kurz was anderes loswerden. Ich habe jetzt letzten Samstag meinen zweiten TDPA mitgemacht und am Sonntag dieses Treffen der Listenkandidaten etc. wegen Wahlkampf in Essen im Unperfekthaus. Beide Veranstaltungen waren viel zu ineffizient. Und das lag nicht an der Orga, die hat mal wieder einen guten Job gemacht. Das lag, ganz besonders am Sonntag, an den Bedenkenträgern, die da einiges wieder kaputt geredet und gute Initiativen engagierter Leute eingebremst haben. Okay, ist mir selber auch schon passiert. Ich nehme mich da nicht aus. Aber wir müssen da jetzt alle den festen Vorsatz in unser Morgengebet aufnehmen, da täglich aktiv an unserer Einstellung zu arbeiten. Die Zauberworte heißen proaktiv und lösungsorientiert. Dazu möchte ich als erstes noch einmal kurz auf den Unterschied zwischen einer Aufgabe und einem Problem eingehen. Bei einer Aufgabe weiß man schon vorher den Lösungsweg. Man muss sie nur noch abarbeiten. Man hat alle Werkzeuge, die man braucht und kann sofort loslegen. Schüler bekommen Aufgaben oft zur Übung. Bei einem Problem ist der Lösungsweg erst einmal unbekannt. Man muss ihn erst entwickeln, vielleicht auch erst die Werkzeuge entwickeln und so das Problem schrittweise auf das einfachere Niveau einer Aufgabe reduzieren. Vielleicht auch verschiedene Lösungsansätze testen. Es werden Fehler und Rückschläge passieren. Das ist alles normal. Kein Grund zur Panik. Aber ist natürlich schwieriger. So. Und vor diesem Hintergrund bedeutet proaktiv, wenn da ein Listenkandidat oder ein Direktkandidat oder einfach nur ein engagierter, fantasievoller Pirat mit einer guten, originellen oder unkonventionellen Idee kommt und einfach mal was machen will. Und das ist für ihn, sie, es ein Problem und es braucht Hilfe. Dann reicht es einfach nicht, da beim Vortragen von Bedenken zu verharren. Nicht falsch verstehen, Bedenken sind sinnvoll. Sie haben ihren Platz auf dem Weg zur Lösung. Man muss die Schwierigkeiten in den Blick nehmen und das ist ein Job für erfahrene Leute. Die sehen vielleicht auch mehr und ganz andere Schwierigkeiten als das Mensch mit der Idee. Aber es reicht an diesem Punkt einfach nicht mehr, einfach nur die Schwierigkeiten hinzurotzen. Da muss jetzt auch immer sofort ein Lösungsvorschlag kommen. Der muss nicht voll ausgearbeitet und getestet sein, aber einfach, damit das Mensch mit der Idee sich nicht scheiße ausgebremst vorkommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht das und das und das machen könnte. Ne? Einfach mal sagen. Oder Leute vernetzen. Aber die und die, die kenne ich, die hat sich da auch schon mit beschäftigt oder die kennt sich da mit irgendwas Nützlichem aus. Sowas halt. Proaktiv. Von sich aus aktiv werden. Impulse aufnehmen. Zur Lösung beitragen. Täglich. Morgengebet. Lieber Gott, mach, dass ich heute dran denke, proaktiv zu sein, wenn einer mit einem Problem zu mir kommt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.